1. Behandle einen älteren Mann nicht schroff, sondern ermahn in respektvoll wie einen Vater, waren du junge Männer wie Brüder behandeln solltest. 2. Altier Frauen solltest du wie Mutter betrachten und junge Frauen wie Schwestern, wobei du stets auf absolute Anständigkeit achten musst. 3. Oweis genen Witwen besondere Ehre und Unterstützung, die tatsächlich alleinst die Hände und auf Hilfe angewiesen sind. 4. Wenn ein Witwe jedoch kinder oder Enkel hat, sollten die zuerst lernen, ihr religiös Pflicht gegenüber der eigenen Familie zu erfüllen und ihren Eltern Dankbarkeit zu zeigen, die dies Gott gefällt. 5. Ein Frau, die wirklich einsam und one Unterstützung ist, setzt ihr Hoffnung ganz auf Gott und verbringt ihr Zeittag und Nacht mit in ständigen Gebeten. 6. Im Gegensatz dazu ist ein Witwe, deine Nacht vergnügen strebt, geistlich gesehen bereits tot, obwohl sie physisch noch lebt. 7. Schafft ihr Gemin dies Anweisungen ein, damit alle Beteiligten ein tadelloses Leben führen und keinen Anlass zur Kritik geben. 8. Wer ist versorgt, für sein eigenen Verwandten und besonders für die Mitglieder seines Haushalts zu sorgen, hat den Glauben verlunet und steht moralisch tiefer als ein Ungläubiger. 9. In die Liste zu unterstützenden Witwen soll nur aufgenommen werden, wer mindestens 60 Jahre alt ist und ihrem Ehemann stets true war. 10. Zudem muss sie für ihr guten Taten bekannt sein, wie etwa die Erziehung von Kindern, die Ausübung von Gastfreundschaft oder die Unterstützung von Gläubigen in Not. 11. Junge Witwen solltest du hingegen nicht in dies List aufnehmen, sie auf den Wunsch verspüren, ernüt zu heiraten, wenn ihr persönlichen Bedürfnis vorrang vor ihrem Dienst für Christus gewinnen. 12. De Dirch geraten sie in die Kritik, weil sie ihr sprungliches Versprechen der Hingeben den Herrn gebrochen haben. 13. Außerdem gewonnen sie sich often untätigkeit und verbringen ihr Zeit damit, von Haus zu laufen, wobei sie nicht nur voll sind, sondern auch klatschen und sich in fremde Angelegenheiten einmischen. 14. Daher ist es mein Rat, dass junge Witwen wieder heiraten, kinder bekommen und ihren eigenen Haushalt führen, widersacher kein Gelegenheit zur Verleumdung zu bieten. 15. Denn leider sind einige bereits vom rechten Weg abgekommen und Einfluss des Satans gefolgt. 16. Wenn ein gläubige Frau Witwen in ihrer Verwandtschaft hat, soll sie die selbst versorgen, damit die Gemeinde nicht unnötig belastet werden sich um die wirklich hilflosen Witwen kommen kann. 17. Altest, die ihr Leitungsaufgaben gut erfüllen, werden doppelte Anerkennung und ein angemessene Entlohnung, besonders wenn sie sich intensiv der Verkündigung und der Lehre widmen. 18. Denn die Heilige Schrift betont, dass man einem Ochsenbein dreschen das Maul nicht verbinden darf und dass jeder Arbeiter einen gerechten Lohn für sein Mühe verdient. 19. Nimm ein Anklage gegen einen Ältesten ne dannen, wenn sie durch die Ossigen von mindestens zwei oder drei Jugend bestätigt wird. 20. Diegenigen jedoch, die Sundigen, sollst du offentlich vor der gesamten Gemeinde zurecht weisen, damit auch die anderen ein heilsame Ehrfurcht entwickeln. 21. Ich vor dir dich vor Gott, Christus Jesus und den Auserwählten Engel feierlich auf, dies Regeln unvoringenommen zu befolgen und niemals aus persönlicher Begunstigung zu handeln. 22. Sei nicht vorlig damit, jemandem durch Handauflegung ein zu übertragen, damit du dich nicht und den Sünden anderer mitschuldig machst, beware stattdessen dein eigene Integrität. 23. Trink künftig nicht mehr ausschließlich Wasser, sondern verwend wegen deiner Magenbeschwerden und deiner häufigen gesundheitlichen Problem auch ein wenig Wein. 24. Die Sünden mancher Menschen sind offensichtlich und eilen ihnen zum Gericht voraus, während sie bei anderen erst zu einem späteren Zeitpunkt ans Licht kommen. 25. Ebenso sind auch gut Taten oft sofort erkennbar, denn selbst wenn sie zu nachst verborgen bleiben, können sie auf Dauer nicht verheimlicht werden.